Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas fand am 6. August in Malaysia ein Seminar statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen von Malaysia teil. Auf dem Seminar hoben die Redner hervor, der Präsident Kim Il-sung habe in den Zähnen an der Revolution teilgenommen, später die koreanische revolutionäre Volksarmee organisiert, den antijapanischen bewaffneten Kampf zum Sieg geleitet und Korea befreit. Und die Befreiung Koreas sei ein Anlass für die Wende in der Gestaltung des Schicksals des koreanischen Volkes gewesen.